Sing für uns, Imperator! Sing für uns, Gottfried! Ich wäre heute fast zu einem tragischen Entschluss gekommen. Ich hatte mich entschieden, heute Abend nicht für euch zu singen. Mir schmerzt mein Hals. Und wenn man eine göttliche Gabe empfangen hat, soll man sie nicht aufs Spiel setzen. Doch die Entsagung trifft nicht nur mich allein. Meine Kaiserin hat Kopfschmerzen. Und das Einzige, was ihr Beruhigung bringen kann, ist der Klang meiner Stimme. Ihr habt versprochen zu singen. Sonst wäre ich nicht hier. Ich bin völlig unvorbereitet. So muss ich komponieren und auch singen. All die Jahre und wo du herkommst, der alte Stall, die alte Straße, was hast du dich bemüht, alles abzuschütteln, um anders zu sein? Jetzt, auch du willst nur deine Ruhe. Der alte Stall, die alte Straße, dass alle dich akzeptieren. Willst dazugehören und alles richtig machen. Deine Rolle richtig spielen. Deine Rolle richtig spielen. Ich sitz am Fenster, müde von der langen Reise. Draußen ziehen Landschaften vorbei. Mit vollem Tempo rollt der Zug über die Gleise. Ich fühle mich eingesperrt und irgendwie auch frei. Und die Dämmerung lässt diesen Tag zu Ende gehen. Die grellen Lichter fallen mit der Arbeit an. Da wo das Gold und das Gift so dicht beisammen stehen, dass man sie kaum noch auseinanderhalten kann. Ich denk, was könnte diese Welt doch für ein Ort sein? Ein Paradies auf schneller Fahrt durch Zeit und Raum. Würden wir hier miteinander mehr als nur ein Wort sein? Und wäre Gleichheit etwas mehr als nur ein Traum? Doch während sich einige hier Prunk und Luxus geben, ganz ohne Maß und völlig zu besogen, können die anderen sich noch so sehr bewegen, was sie oft tun, die Luft bleibt unten immer dünn. Und vielleicht wären wir zusammen in der Lage, uns von diesen alten Zwängen zu befreien. Oder ist die Welt für jetzt und alle Tage viel zu wahr, um schön zu sein? Viel zu wahr, um schön zu sein. Man sollte meinen, Wut und Zorn werden schier unendlich. An so ein Unrecht, da gewöhnen wir uns nie. Die Apathie ist doch völlig unverständlich. Oder wollen im Grunde alle sein wie die? Und in den Straßen füllt sich wieder mal die Kneipe, wo man die Sehnsüchte und Hoffnungen ertränkt. Da wo sie schwärmen von den guten alten Zeiten und man die schlechten Dinge gerne mal verdrängt. Und vielleicht wären wir zusammen in der Lage, uns von diesen alten Zwängen zu befreien. Oder ist die Welt für jetzt und alle Tage viel zu wahr, um schön zu sein? Viel zu wahr, um schön zu sein. Uns lange schon die Frage, ob die Menschheit ein Geschenk ist oder eine Laune der Natur. Sage, bitte sage, ist das alles nur ein Traum hier, in dem wir uns real bewegen, oder glaubst du, es passiert? Philosophisch betrachtet, ein Mensch in anderen Menschen achtet, ist es so Wunsch oder doch Realität, ist das ein Pfad, auf dem die Menschheit sich bewegt? Haben wir nicht viel versäumt? Haben wir nicht unser Eigentum erzeugt? Schicksal geführt und die Wände hochgekehrt? Die Verlierer bleibt der Tod. Ja. Geige. Und wir stehen auch noch hier. Du hast zu mir gesagt, was auch passiert, ich bleib bei dir. Doch jetzt wird alles anders. Der Wind hat sich gedreht. Ein letztes Blatt fällt von dem Baum, der vor uns trauernd steht. Schatten werden länger, die Stadt wird kalt und stumm. Und die Hoffnung schwindet mit, vielleicht drehst du dich nochmal um. Die Erde würde schreien, geh nicht einfach fort. Doch mein Mund ist wie geknebelt, mach Krieg heraus kein Wort. Yeah. bist zu zweit und sitzt in diesem großen Garten. Du bist trotzdem noch nicht bereit. Hinterlassen von Kötern Erbrochenes. Herr Blum kommt daher, zusammen mit einem lustigen Hut. Er gestikuliert, er singt ein Lied. Weiß nicht mehr weiter, ist an einer Mauer, die schaut über ihn hinweg. Strom aus Laternen. Ich bin froh, hier zu wohnen. Ich bin froh. Thank you. Ich bin froh. Ask me how I've been, I didn't

verkauft ein Haus mit 25 Jahren Garantie aufs Dach, einen unverwüstlichen japanischen Kleinwagen, legt den Rest solide an, um die Steuern zahlen zu können, und das ist dein Fundament. Das ist dann deine Festung der Einsamkeit. Das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck you. Jemand will, dass du irgendwas machst? Fuck you. Dein Chef nervt dich? Fuck you. Besitz dein eigenes Haus, hab ein paar Kröten auf der Bank und trink nicht. Mehr kann ich keinem raten, egal wo er gesellschaftlich steht. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck you. Fuck you, blas mir ein. Scheiße bauen können wir selbst. Ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.